befiel mich ein Fieber, plötzlich des Abends im Garten. Hörte im Kopf eine Stimme, die sagte, worauf, mein Freund, willst du warten? Ich hab die Stimme des Meisters vernommen und lauschte seinen Plan. Er kann auf Ruf eines anderen nur kommen und ich war sein Mann. Seither sehe ich alles, was er sieht, geh ich die Wege, die er geht, und ich spür, wenn er schlüpft durch deine Tür. Seither bin ich sein einziger Zeuge, hör sein Gelächter und schweige in der Not, denn sein Biss macht dich bestimmt untot. Untot? Verzeihen Sie meinen Fachjargon. Mr. Renfield, ich fürchte, Sie leiden an hysterischen Phantasmen. Nein, Doktor, ich sehe es so klar wie die Nase in Ihrem Gesicht. Auf sieben Meeren segelt er, sein Schiff liegt hart am Wind. Wenn blutig rot der Mond erscheint, dann schlachtet er ein Kind. Diese Nachtmusik ist das Meisterstück und der Meister liebt diese Weise. Sing mit mir, du bekommst dafür eine Reise ins ewige Glück. Wer nur ist dieser Meister? Kann es sein, das alles sind nur Imaginationen? Was sie fühlen, nennt ein Doktor Halluzinationen und krankhaften Wahn. Ich kann nicht drüber reden, denn der Meister will, dass alle, die ihn kennen, schweigen und sich immerfort bereit für seine Wünsche zeigen. Ich bin es, ich bin es. Ich frei. Am kühlen Grund des Ozeans, da liegt die tote Crew. Der Captain kämpft allein im Sturm, dann schlägt der Meister zu. Vernommen, sei mir als Richter willkommen, guter Geist,